Bitiş yani. Guten Abend, mein Name ist Uslu. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Wäre es okay für Sie? Ja, guten Abend. Wie heißen Sie bitte? Betül Uslu Oguları. Betül, was ist jetzt Ihr Name? Betül oder Uslu? Vorname Betül, Nachname Uslu. Sie, Uslu Oguları, Sie können einfach Uslu sagen. Frau Dr. Uslu, was ist das für ein Name? Woher kommt das denn? Ich komme aus der Türkei. Aus der Türkei? Oh, ja. Gibt's, können dort Frauen auch studieren? Dürfen Frauen studieren? Natürlich, natürlich. Wir dürfen ganz, ganz. Wir haben viele Möglichkeiten dafür. Das sind ja aber eine Ausnahme. Die Türken, die ich hier kenne, sind ganz schlimm. Sind immer frauenfeindlich. Aber okay. Dann schauen wir mal. Sie verstehen die Rede, Frau Doktor? Können Sie wiederholen? Verstehen Sie mich, wenn ich so spreche? Ich verstehe Sie ganz gut jetzt. Aber wenn ich nicht verstehe, natürlich frage ich wieder nach. Okay, gut. Ja, erst werde ich Ihre persönliche Daten aufnehmen. Dann komme ich gleich zu Ihren aktuellen Beschwerden. Okay? Da geht es nicht schneller, Frau Doktor. Sie haben doch schon meine Daten. Was wollen Sie denn schon wieder? Ja, ich meine zum Beispiel Ihre Name, Vorname und Geburtsdatum. Ich brauche... Ich habe mich doch schon angemeldet. Ja, Sie haben recht, aber ich brauche diese Daten für ganze Unterlagen. Ja, dann fragen Sie die Krankenschwester da vorne. Meine Güte, ist das hier ein schlimmes Krankenhaus? Ich komme, weil ich Sorgen und Beschwerden habe und Sie fragen mich nach meinem Namen. Das gibt's doch nicht. Ich habe da vorne die Krankenkarte doch schon gezeigt. Ja, Sie haben recht, aber ich brauche dennoch. Darf dann ich erfahren? Mein Name ist Friedrich Hans-Udo Fischer. Udo Fischer. Bitte Ihren Nachnamen wiederholen, Ihren Nachnamen. Namen. Fischer. Fischer wie der Fisch. Ja. Fischer mit ER am Ende, bitte. Fischer. Fischer. Das ist ein deutscher Name. Ein bekannter deutscher Name. Fischer. Okay. Herr Fischer, wie alt sind Sie? Ich bin 67 Jahre alt. Ja. Und wann sind Sie genau geboren? Sie wollen auch nur mein Geburtsdatum, meine Güte. 28. Juli. Ja. 1965. Okay. Ja. Wie groß sind Sie denn? Nee, 55 muss ich sagen, oder? Ich bin 1,75 Meter. 75, ja. Und wie viel wiegen Sie? Wissen Sie genau? Mein Gewicht ist ungefähr 102 Kilo. 102 Kilo. Okay. Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Fischer? Was für Beschwerden haben Sie? Ach, Doktor, ich weiß nicht, ob Sie mir wirklich helfen können, aber... Ich versuche, ja. So langsam fange ich an, Sie zu mögen, Frau Doktor. Sie machen einen netten Eindruck. Also erzähle ich Ihnen meine Sorgen. Ich habe seit... 3 Wochen ungefähr, Schmerzen im Bereich meines Rückens, im Lendenwirbelbereich. Und das geht über die Pobacke bis zu den Beinen, auf beiden Seiten. Okay. Und das wird immer schlimmer, so schlimm, dass ich... Schlagende Schmerzen in den beiden Beinen. Ja, beiden Seiten. Die Schmerzen sind manchmal so stark, dass ich nicht richtig laufen kann, dass ich manchmal auch nachts wach werde. Und das hatte ich vor. Treffen die Schmerzen nur Bewegung auf oder haben Sie diese Schmerzen überall? Mal bei Bewegung, mal kommen sie auch spontan. Und ja, deswegen bin ich hier. Mein Hausarzt kommt da nicht weiter. Der Orthopäde wusste auch nichts. Okay. Also können Sie nichts. Die okay. Ärzte heutzutage wissen Sie, verstehen auch nicht mehr. Früher waren die Ärzte viel besser. Ja, okay. Früher war alles viel besser. Viel besser. Im Verlauf, Ihre Schmerzen hatten im Verlauf verschlechtert. Ja, habe ich doch gerade Ihnen gesagt, Frau Doktor. Ja, ja, Sie haben gesagt. Deswegen bin ich ja da. Die Schmerzen okay. werden schlimmer. Das hilft nichts. Okay. Könnten Sie bitte diese Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher dumpf oder stechend? Oder, wie soll ich das beschreiben? Güte, Sie sind noch die Ärzte. Also die sind halt da, die Schmerzen. Manchmal führt es zu Verkrampfung der Muskulatur. Manchmal ist es dumpf, aber irgendwie sind die Schmerzen halt da und es wird immer mehr. Okay. Auf einer Schmerzskala, wobei ein sehr leicht, aber sehr stark ist, wie bewerten Sie es? Ich würde mal sagen, manchmal sogar bis 7, 8. 7 oder 8. Auch nicht nur an den Beinen, sondern manchmal merke ich das auch am Rücken. Oder an den Armen auch. Armen auch. Mhm. Okay, beiden Armen oder? Ja, mal beim im einen, mal in dem anderen Arm. Das ist immer sehr unterschiedlich. Okay, springende Schmerzen von Bein zu Bein oder von Arm zu Arm? Das kann ich nicht sagen. Manchmal sind sie immer da, an allen Extremitäten, manchmal nur an einer Seite, das ist immer sehr unterschiedlich. Ja. Okay. Hausarzt wusste auch nicht Bescheid, deswegen bin ich jetzt bei Ihnen. Okay. Haben Sie auch Gelenkschmerzen? Auch, ja. Ja. Auf welchem Gelenk davon betroffen? Wissen Sie genau? Auch, überall. Mal sind es die Schulter, dann ist es an den Händen. Manchmal einfach an der Hüfte. Immer sehr unterschiedlich. Hüfte. Okay. Haben Sie diese Schmerzen besonders morgens oder gibt es bestimmten... Es gibt keine bestimmte Zeit. Es ist mal am Tag, mal in der Nacht. Da ist mir nicht aufgefallen. Aber es wird immer mehr. Das fällt mir auf. Okay. Haben Sie auch Gelenkschwellung bemerkt? Nein. Nein. Das ist jetzt nicht. Okay. Leiden Sie auch unter Kopfschmerzen? Manchmal oder? Ja, wenn ich mir das Weltpolitik so angucke, was der Putin so macht, dann kriege ich Kopfschmerzen. Das... Ja, ich verstehe. Leider, leider. Ist das, was die Diktatoren alles anstellen, meine Güte. Ja. Aber ansonsten, nein. Wenn Sie so fragen, habe ich keine Kopfschmerzen. Okay, ich verstehe jetzt. Ja, wie fühlen Sie sich im Allgemeinen? Ich meinte, haben Sie depressive Stimmung oder? Was? Ich bin doch nicht verrückt, Frau Doktor. Ich bin doch nicht blöd, ich habe keine Depression, nein. Okay. Haben Sie an Ihren Beinen oder an Ihren Armen Krippen oder Taubheitsgefühl oder Kraftlosigkeit bemerkt? Ja, also kraftlos werde ich dann schon manchmal, das stimmt. Aber sonst zur Taubheit habe ich nicht. Nee. Okay. Haben Sie auch Hautfarbeänderung? Hautveränderung? Ja. Ja. Oder Hautschwellung? Nein, das habe ich nicht. Nein. Nein. Haben Sie Fieber oder hatten Sie schon einmal? Ist mir nicht aufgefallen. Fieber hatte ich jetzt nicht. Nein. Dafür gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Ist mir nicht aufgefallen. Es geht jetzt seit circa 3 Monaten. Davor hatte ich sowas nicht. Seit 3 Monaten. Ich meinte, vielleicht hatten Sie einen Unfall oder etwas Fernbewegung gemacht, vielleicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich arbeite gerne im Garten, aber das mache ich immer, seit vielen Jahren schon. Haben Sie in letzter Zeit ein Gewicht verloren? Nein. Oder haben Sie zugenommen? Nein. Nein, nein, das ist immer ungefähr gleich. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Ist gut, oder? Ist das gut? Leider zu gut. Also, da okay. habe ich keine Probleme. Okay, gut. Ja. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Nee, also bisher klappt es eigentlich ganz gut. Ja, mit dem Wasserlassen, das ist halt so wie bei Männern, dass ich nachts öfters mal zum Wasserlassen aufstehen muss. Mhm. Aber da war ich beim Urologen, der sagt mal. Okay. Und haben Sie momentan auch weitere Beschwerden, Herr Fischer? Also ich habe andere Erkrankungen wie Bluthochdruck. Nein, ich meinte aktuelle Beschwerden. Leiden Sie momentan an irgendwelchen Beschwerden auch noch? Nein, also das reicht ja letztendlich. Ne? Ja, das reicht, aber ich muss genau sagen. Andere Erkrankungen, weswegen ich Tabletten nehme. Ich dachte, Sie fragen nach danach. Okay. Ja, leiden Sie an irgendwelchen Vorerkrankungen? Ja, also ich habe hohen Blutdruck. Seit wann haben Sie? Ach, das geht schon seit über 20 Jahren. Über 20, okay. Ja. Und? Gibt es noch? Oder? Ich habe hohes Cholesterin und ich hatte vor 3 Jahren mal einen Herzkatheter, weil meine Herzerkrankung bzw. mein Herz oder die Gefäße, ich weiß nicht genau, verkalkt sind, hat mein Arzt gesagt. Und seitdem nehme ich halt Medikamente. Haben Sie Stent oder? Wie bitte? Wurden Sie mit dem Stent behandelt, oder? Was ist Stent? Haben Sie leider jetzt nicht verstanden, Frau Doktor. Ja, wegen der Verbindung könnte ich leider Sie nicht gut verstehen. Genau. Jetzt versuche ich es nochmal. Was meinten Sie? Ein Stent? Ja. Ich meinte Stent. Das ist eine gute Durchblutung ihrer Herzgefäße mit einem kleinen Rotchen. Ich habe einen Herzkatheter bekommen und da hat man auch einen Stent gelegt, ja. Okay. Ja, was nehmen Sie als Medikamente regelmäßig ein? Also ich hatte früher andere Medikamente. Mein Kardiologe hat jetzt einige Medikamente umgestellt. Mhm. Nehme ich, jetzt muss ich gucken in meine Liste. Ja. Jetzt hole ich meine Liste raus. Hier habe ich Amlodipin 5 Milligramm. Ja, nur einmal? Nur einmal, genau. Und dann nehme ich hier Metoprolol 50. Nehme ja. ich morgen und abends. Morgen und abends. Ja. Dann habe ich hier, wie heißt das? Da hatte ich früher andere, Candesatan. Candesatan, 16 Milligramm. 16. Und da habe ich neue Cholesterintabletten bekommen. Candesatan nur abends? Nur abends, ja. Und die Atorvastatin, das sind jetzt die neuen Cholesterintabletten. Da habe ich 80 Milligramm bekommen. 80. Okay. Nur abends, oder? Die nehme ich nur abends, ja. Okay. Ja. Das Kardiologe vor circa, also diese Cholesterintabletten und diese Candesatan, das habe ich vor 4 Monaten ungefähr. Früher, was haben Sie eingenommen? Oh je, wie hieß denn das? Ich glaube, das hieß Ramipril. Und ich hatte noch was anderes für das Cholesterin. Ich glaube, das hieß irgendwie sowas wie Simva oder so ähnlich. Das hat mein Kardiologe geändert. Okay. Ja, letzte Medikamente, können Sie wiederholen? Simva. Simva. Simvastatin war das, glaube ich, und Ramip. Okay, einverstanden. Ja, wurden Sie außer Herzkatheter operiert? Ich hatte mal eine Knie-OP, weil ich einen Kreuzbandriss hatte, aber das ist schon lange her. Ja, rechts oder links? Rechts, nach einem Sportunfall. Okay. Und ansonsten habe ich eine Leistenhernie, ist mir operiert worden, auf der linken Seite. Und ja, als Kind, Blinddarm und die Mandeln sind raus. Mandel. Mhm. Wann war das? Als Kind. Und Leistenhernie-OP, wann war das? Das war vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren? Ja. Kreuzbandriss, wann haben Sie bekommen? Und da war ich noch Student, also mit 25 Jahren, glaube ich. 25, okay. Ja, leiden Sie an irgendwelchen Allergien oder Unverträglichkeiten, Herr Fischer? Also der ist nichts bekannt, nein. Keine. Trinken Sie Alkohol regelmäßig oder? Was wollen Sie jetzt damit sagen? Ob ich Alkoholiker bin oder was? Trinken Sie, ich meinte, trinken Sie Alkohol regelmäßig oder gelegentlich? Ja, glauben Sie, dass Sie, weil Sie Türken sind und keinen Alkohol trinken, dass Sie auch keinen Alkohol trinken darf oder was? Ja. Was trinken Sie denn? Was interessiert Sie, ob ich Alkohol trinke oder nicht, Frau Doktor? Das ist wichtig für Ihre Lebensgewohnheit. Wir müssen alles fragen. Nein, ich werde darauf nicht antworten. Nee. Hat Sie doch nicht zu interessieren, ob ich jetzt Alkohol trinke oder nicht. Trinken Sie gerne Alkohol, oder? Interessiert Sie doch, Doktor? Das ist wichtig für Ihre Gesundheit. Ja. Du weißt, für was? Ich bin hier wegen Schmerzen und Sie fragen mich nach Alkohol. Wollen Sie mir ja, vor? Ja, aber. Alkoholkrank oder was? Ich muss über alle so Systeme. Ich möchte Ihren Oberarzt sprechen, bitte. Ja, Herr Fischer, ich würde gerne Ihnen helfen. Ich frage diese, weil ich über alle Systeme Informationen bekomme. Okay? Meine Erkrankung zu tun. Ich werde darauf nicht. Okay, vielleicht später. Und rauchen Sie? Das fragt mich auch jeder, meine Güte. Ja, ich rauche. Rauche. Wie viel rauchen Sie? Rauchen Sie Zigaretten? Gut, also ich rauche ungefähr eine Schachtel am Tag. Seit wann? Jetzt wollen Sie auch noch wissen, seit wann? Schon, seit ich 20 Jahre bin. Okay. Ja, ich habe noch eine Frage. So viele Fragen, Doktor. Ich bin jetzt da. Mein Gott, wollen Sie mich nicht untersuchen oder Blut abnehmen? Natürlich werde ich Sie untersuchen. Ja, aber ich brauche Ihre Geduld und ich brauche nur wenig Zeit. Okay, nur eine Frage. Noch, Frau Doktor, also meine Güte. Wenn es so weitergeht, ich habe nur ein paar Fragen. Gehe ich nach Hause. Das dauert viel zu lang. Ja, Sie haben recht, vielleicht, aber ich muss alles erfahren. Das ist sehr wichtig für Ihre Gesundheit auch für uns. Ich bin da, Sie sollen mir wegen meinen Schmerzen helfen und nicht über meinen Rauchen und Alkohol fragen, meine Güte. Ja, okay. Ja, haben Sie Erfahrung mit den Drogen? Ach Gott, jetzt sogar über Drogen. Ach Gott, meine Güte, ja, was glauben Sie denn? Bin ich jetzt ein Drogendealer oder was? Ja. Nein, werde ich auch nicht antworten. Das wird mir zu viel. Bitte rufen Sie mir an. Das reicht jetzt. Okay. Rufen Sie den Arzt oder Sie untersuchen mich jetzt. Ja, aber Herr Fischer, ich hatte nur ein paar Fragen. Wir brauchen jetzt, Sie stellen immer nur Frage, Frage, Frage. Ich will antworten, Frau Doktor. Ich will antworten auf meine Beschwerde. Ja, ich werde Ihre Probleme eine Lösung finden. Okay, doch. Aber natürlich, aber nur bitte ein wenig Geduld, okay? Ja, wie viel noch? Ich sitze seit halber Stunde schon da. Sie fragen mich seit halber Stunde über Fragen und Fragen und Fragen. Ja, Sie haben vielleicht recht, aber ich muss diese Fragen Ihnen stellen. Aber nur ganz wenige Fragen. Das ist meine Aufgabe. Ganz wenige Fragen, ansonsten gehe ich. Ja, ich würde gerne auch wissen, vielleicht Ihre Vater oder Ihre Leiter, Sie können an einer wichtigen Erkrankung leiden. Und natürlich, das kann Ihnen beeinflussen. Deswegen musste ich auch diese Frage Ihnen stellen. Leiden Ihre Eltern an irgendwelchen Erkrankungen? Also mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Ich weiß nicht, was diese Frage soll, was das mit mir zu tun hat. Aber mein Vater hatte einen Herzinfarkt. Der ist vor... Vor drei, drei Jahren verstorben. Fünf und Jahre. Vor drei Jahren, ja. Vor drei, okay. Und meine Mutter hatte einen Schlaganfall. Sie ist auch 7 Jahre ungefähr verstorben, ja. Okay. Haben Sie Geschwister, oder? Nein. Nein. Was machen Sie beruflich? Ich bin Metzgermeister. Metzgermeister. Ja. Wissen Sie, was ein Metzger ist, Frau Doktor? Nein, ich kenne leider nicht. Könnten Sie ein bisschen erklären? Metzger ist, ich schlachte Tiere, ein Schaf, ein Rind und zerkleinere das Fleisch, mache Wurst. Okay, das ist ganz schön. Fleisch. Okay. Ja. Essen Sie Fleisch, Frau Doktor? Sind Sie verheiratet? Essen Sie Fleisch? Ja, ja, ich esse ja, gerne. Wirklich? Aber ich versuche Fleisch wenig. Ne? Fleisch ist immer lecker, aber ich versuche ein wenig essen, zu essen. Sie essen Schweinefleisch? Ja. Sie essen Schweinefleisch, oh, das sind Sie aber. Nein, nein. Gerne türkisch, sehr gut. Ich bevorzuge keine Schweinefleisch. Ich bevorzuge häufig Rinderfleisch, ja. Ja, ja, ja, ja. Also sagen Sie doch gleich, dass Sie kein Schweinefleisch essen, wie alle Türken. Ja. Also, jetzt waren genug, oder? Jetzt wollen Sie. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Frau? Ja, aber was hat das mit einer Erkrankung zu tun? Ja, ja, ich bin. Vielleicht, Sie brauchen Hilfe. Deswegen habe ich diese Frage. Nein, nein, nein. Also ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Oh, Frau Doktor, nochmal Fragen. Also ja, ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ja. Sind Sie gesund, oder? Wir sind gesund, ja. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. So, jetzt ist genug, Frau Doktor. Ich möchte jetzt keine Frage haben. Ich möchte, dass Sie mich jetzt untersuchen und dass Sie mir sagen, was ist das Problem. Ja, jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen. Ja, vielleicht einige bildgebendes Verfahren brauche ich. Vielleicht eine Röntgenaufnahme. Ja, nach der Untersuchung werden wir wieder mit Ihnen sprechen, okay? Nehmen Sie mir auch Blut ab oder machen Sie... Ja. Wir nehmen auch Blut, ja. Also wenn Sie Ihre Sachen nicht verstehen, dann rufen Sie Ihren Oberarzt, ja? Ja, ja, natürlich. Ich werde mit meinem Oberarzt besprechen. Okay. Und nach den Untersuchungen werden wir mit Ihnen wieder darüber sprechen, okay? Dann hoffe ich, dass bald die Ergebnisse kommen. Alles klar. Ja. Okay, wo soll ich warten? Soll ich hier warten? Oder soll ich irgendwo in ein Zimmer? Ja. Wir haben Wartezimmer, bitte setzen Sie sich und ich rufe Sie auf, okay? Lassen Sie mich nicht lange warten, Frau Doktor, ja? Die Frage war schon. Nein, Sie warten nicht so lange. Nur das wenig Zeit. Okay. Danke. Danke für Ihre Geduld, ja. Danke, Pausen. Okay. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Ich bedanke mich, Ihre Geduld und Verständnis. Doktor Hanım'a fazla denk inşallah ya. Ablacığım hakkınızı et. Hayır abi, işi bitti. Buyurun abi. Sie haben gesagt, Hausarzt und orthopädische Arzt besuchen. Welche Untersuchungen durchgeführt wurden, sind Sie? Hausarzt. Hausarzt und orthopädische. Hausarzt hat Röntgen, Tomographie, MR, Laboratorieuntersuchungen. Nein, der Hausarzt hat gesagt, er weiß es nicht, kann nichts machen und er hat nur ein bisschen Blut abgenommen und sagte, der findet nichts. Hat mich zum Orthopäden geschickt, er hat nur eine Röntgenaufnahme gemacht. Er sagt auch, der sieht da nichts. Und deswegen bin ich jetzt ins Krankenhaus gekommen. Früher diese Beschwerden schon einmal? Nein, habe ich nicht gehabt. Also wie gesagt, das hatte ich jetzt erst seit 3 Monaten. Dann habe ich jetzt seit 3 Monaten. Arzt, können wir anfangen, bitte? Ja. Ja, guten Abend, Herr Oberarzt. Frau Doktor, guten Abend. Ja, ich habe heute einen Patienten. Hätten Sie dafür Zeit? Ich möchte ja. Sie vorstellen. Dann stellen Sie mal vor. Okay. Mal war das nicht so gut, Frau Doktor. Ich hoffe, dass Sie den Patienten diesmal gut untersuchen können. Ich versuche zu machen, ja. Es handelt sich um Friedrich Hanuda Fischer. Er ist 87 Jahre alt, 60 Jahre alt, 1,75 Meter groß und 102 Kilogramm schwer. Er hat Schmerzen seit 3 Monaten in den linken Wirbelbereich und Strahlung. Welchen Bereich bitte? Können Sie das genau schildern? Ja, in den Lendenbereich. Lendenbereich. Okay, alles klar. In den Lendenbereich. Okay. Sie ein bisschen besser ausdrücken, Frau Doktor. Ich verstehe Sie kaum. Sie müssen sich besser. Okay. Die Schmerzen würden in den beiden Beinen ausstrahlen. Und diese Schmerzen beim Bewegung auch in Ruhe. Und die Schmerzen haben sich im Verlauf verschlimmert. Okay. Ja, die Schmerzcharakter ist Krampf und dumpf, krampfartig und dumpf. Auf einer Schmerzskala liegen die Schmerzen bei 7 und 8. Manchmal leidet er auch Arthralgie. Und Kraftlosigkeit an den Extremitäten. Die Frage nach weiteren Beschwerden wurde verneint. An Vorerkrankungen leidet er an arterieller Hypertonie über 20 Jahren und auch Hypercholesterinämie. Vor 3 Jahren und er wurde mit einem Stent behandelt. Wo ist der Stent? Wo ist der Stent? Herzkatheter. Er hat ein Herz. Okay. Das heißt, er hat an den Herzgefäßen. Ja, okay. Herzgefäßen. Und welches Gefäß ist da dilatiert worden? Haben Sie da einen Befund? Ja, ich. Den Herzkatheter angefordert? Oder haben Sie da, hat der Patient was mitgebracht? Ich habe diese Frage nicht gestellt. Ich werde unter Sie immer den gleichen Fehler. Wie oft muss ich Ihnen das sagen? Sie müssen, wenn der Patient seine vorherigen Berichte anfordern, damit ich das alles vorher liegen habe. Ja, das heißt, Sie müssen dann bei seinem Hausarzt anrufen oder bei seinem Facharzt, dass Sie die ganzen Briefe schicken. Haben Sie das gemacht? Wieder nicht. Herr Doktor, das geht so nicht weiter. Nein, ich habe das gemacht, aber habe ich leider nicht bekommen. Ach so, das heißt ja, Sie haben eine KHK, hat er sowas? Was heißt vielleicht? Hat er es oder hat er es nicht? Wenn ein Stand-up. Leider habe ich nicht genau erfahren. Frau Doktor, wenn der Patient einen Herzkatheter hatte und einen Stent in ein Gefäß bekommen hat, dann hat er eine koronare Herzerkrankung. Ja. Eine KHK. Koronare Herzerkrankung, aber ich weiß jetzt nicht, ob welche Gefäße davon betroffen sind. Okay, das, da warten wir den Befund ab, aber er hat eine KHK. KHK, ja. Okay. Nehme regelmäßig Amlodipin 5 Milligramm, einmal Metoprolol 50 Milligramm, abends und morgens, Candistartan 6 Milligramm, nur einmal abends und Atorvastatin 80 Milligramm, nur abends. Das ist aber eine Dosis, 80 Milligramm. Mhm. Ja. Und er hatte Knieopie recht wegen einem Kreuzbandriss mit 25 und er wurde linken inguinal hernie linksseitig operiert wurde vor 7 Jahren. Mhm. Als Kind hat er Tonsillektomie. Sein Vater hat an Myokardinfarkt gelitten und er ist daran vor 3 Jahren gestorben. Mhm. Seine Mutter hatte Apoplex und vor 2 Jahren ist sie gestorben. Mhm. Ja, er ist Maskenmeister und verheiratet. Mhm. Er habe einen Sohn und eine Tochter. Rauche ungefähr 20 Zigaretten seit seinem 20 Lebensjahr. Ich habe über ihre Alkoholkonsum und Drogenkonsum gefragt, aber der Patient möchte nicht darüber mehr sprechen und diese Frage nicht beantwortet, mhm. Ja. Was ist nun die Sache, Frau Doktor? Was glauben Sie, was er hat? Warum ist er da? Das ist eine somatische Schmerzen sein, aber andererseits habe ich andere Verdachtsdiagnose. Das ist eine Diskushernie. Eine was? Diskushernie im Lendenbereich. Bandscheibenvorfall, meinen Sie? Ja, Bandscheibenvorfall. Okay. Naja. Okay, gut. Aber muss ich erst körperliche Untersuchungen, neurologische Untersuchungen auch durchführen. Okay. Woran denken Sie noch? Ja, als Differentialdiagnose denke ich an, vielleicht Fibromyalgie und auch Wie kommen Sie auf die Fibromyalgie? Fibromyalgie, vielleicht habe Gelenkschmerzen und diese Schmerzen sind von Gelenk zum Gelenk gesprungen. Deswegen habe ich das gedacht. Was ist noch eine Differentialdiagnose? Ja, es könnte auch Spinalstenose sein. Stenose von was? Lumbal-Wirbelsäule-Stenose. Ach, Sie meinen Spinalkanalstenose? Ja, Spinalkanalstenose sein. Ja gut, was brauchen Sie da für eine Untersuchung, um festzustellen? Ja, dann werde ich erst Röntgen-Thorax. Frau Doktor, stopp. Beantworten Sie meine Frage. Welche Untersuchung brauchen Sie für die Diagnose einer Spinalkanalstenose? Welche Untersuchung müssen Sie machen? Ich brauche ja eine MRT. Oder ein CT. Oder ein CT, ja. Aber erst werde ich Röntgen-Thorax-Aufnahme veranlassen. In zwei Ebenen. An der Wirbelsäule. Und Becken auch. Also das ist eine Röntgenaufnahme nicht vom Thorax, sondern von der Wirbelsäule. Okay. Wirbelsäule, ja. Okay. Sie müssen sich schon genau ausdrücken, Frau Doktor, was Sie wollen. Das ist wichtig in der Medizin. Nicht irgendwelche Wischiwaschi, sondern ganz genau, was Sie wollen, müssen Sie richtig beschreiben. Okay? Okay. Ich werde auch als Blutuntersuchungen, Blutbild, Blutsenkungsgeschwindigkeit, CRP vielleicht auch eine rheumatische Erkrankung sein. Okay. Welche Werte kontrollieren Sie bei Muskelschmerzen? Rheumafaktor werde ich kontrollieren. Blutsenkungsgeschwindigkeit, CRP, Blutbild, B12. Sie denken auch an eine Rheumaerkrankung? Sie denken an eine Rheumaerkrankung, deswegen wollen Sie diese Werte abnehmen. Ja. Gut, können Sie machen. Das ist etwas teuer, ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, aber wir machen hier eine Ausnahme. Aber welche Werte nehmen Sie noch ab bei Muskelschmerzen? Ja, vielleicht CK. Ja, genau. Ja. Was noch? CK und ja, Sprache vielleicht auch. Okay, ich glaube, das ist genug, Frau Doktor. Sie wollten mal gesagt, aber ja, vielleicht ja. Okay. Wir fragen mal die anderen Kollegen, da gab es ja einige Ideen schon, was es sein könnte. Vielen Dank, Frau Doktor. Danke. Sind Sie schon Fachärztin? Sind Sie Fachärztin? Ja. Ich bin Fachärztin. Als Gynäkologin habe ich gearbeitet in der Türkei. Gynäkologin. Okay. Gut, dann ist es ein bisschen zu viel für Sie heute gewesen. Teşekkür ediyoruz Doktor Hanım. Allah razı olsun. Sehr gut. Schmerzen bekommen. Da sind Schmerzen im Bereich von Rücken, in den Armen, in den Beinen. Und ich habe sogar einen jungen Mann, der hat Albträume, der hat Depressionen bekommen auf ganz niedrig dosierte CSE, auf Cholesterinsenker. Also da muss man immer wieder dran denken, dass Patienten, die Medikamente gegen Cholesterin nehmen, dass sie solche Nebenwirkungen bekommen können. Okay. Da war dieser Test, ich weiß nicht, wer das war, vorhin sehr gut. Das ist wahrscheinlich eine Internistin gewesen, oder? Myopathie, wer ist denn das? Doktor an alle. Ja, ich bin Lungenärztin. Lungenärztin? Ja. Okay, also auch eine Internistin, sehr gut. Das ist richtig. Deswegen. Meine Mutter hat solche Beschwerden wegen einer Liebe. ja. Sehr gut, also Sie haben da in Ihrer Nachbarschaft. Das heißt, die Diagnose bei den Patienten ist eine Myalgie als Nebenwirkung von Cholesterinsenker. Wo ich sieht kann man buna, Fibromyalgie sagen? Nein. Nee, das ist keine Fibromyalgie. Fibromyalgie ist ganz was anderes. Das ist also eine Myalgie. Ja? Und da muss man im Labor die CK, die Entzündungsparameter, Cholesterin natürlich angucken, Blutbild. Manchmal ist die CK erhöht, aber sehr oft aber auch nicht. Was macht man da? Man hört auf mit den Atorvastatin und sehr schnell, innerhalb von wenigen Tagen, sind die Patienten beschwerdefrei. Und achten wir darauf, der Leberwerte, der Leberwerte. Und auf die Leberwerte, genau. Ja, und was macht man, Herr Doktor, wenn Sie jetzt auf Atorvastatin so reagieren, aber Sie brauchen jetzt Cholesterinsenker wegen KHK? Was gibt man dann, Herr Dr. Gündisch? Erstmal weniger Dose, weniger Dose und andere Cholesterinsenker, zum Beispiel nach Atorvastatin, eine was besser wird. Atorvastatin nicht. Also der Patient hatte schon Symvastatin. Rosuvastatin vielleicht. Rosuvastatin kann man probieren. Und es gibt noch Ezetimib. Ezetimib. Genau, das kann man auch mal probieren. Es gibt heutzutage auch in der Zwischenzeit neuere Medikamente, die man als Spritzen, Pravastatin wäre auch eine Option, genau. Das sind alles jetzt Cholesterinsenker. In der Zwischenzeit heute auch andere Biologika heißen die, glaube ich, wo man als Spritze, als subkutane Spritze gibt, einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Die sind sehr, sehr teuer, aber die wirken sehr effektiv. Gibt es in der Zwischenzeit auch. Sehr gut. Genau, eine Differentialdiagnose haben wir vergessen, das war sehr gut. Hyperthyreose natürlich. Ne? Erhöhte ja. Schilddrüsenwerte können natürlich auch solche Myopathien auslösen. Das ist richtig. Oder Hyperparathyroide wegen irgendeine endokrine Störung natürlich den Haushalt durcheinander bringen und natürlich auch solche Beschwerden machen. Das ist richtig, ja. Sehr gut. Wir haben heute einige Internisten unter uns. Das ist sehr schön. Mal gucken, wie viel haben wir? 20, sehr gut.